Dann, am 19. August, eine Woche nach der Entführung, ein Durchbruch. Maninos Cousin ging gegen Mitternacht spazieren, als ein kleiner Junge ihm entgegenkam. Es war Tony. Der Cousin fiel ihm um den Hals und brachte ihn nach Hause. Die Maninos verrieten nicht, ob sie das Lösegeld bezahlt hatten, sondern brachen jeden Kontakt zur Polizei und Petrosino ab. Der Detective war sicher, dass Geld geflossen war. Manino hatte nicht auf ihn gehört. Er hatte der Black Hand mehr zugetraut als dem NYPD. Es war Petrosinos erste öffentliche Niederlage gegen den Bund und sie war ernüchternd. Jedes bezahlte Lösegeld machte die Bande stärker, schürte den Mythos um sie und verschaffte ihr neue Mitglieder. Nach Ansicht des Detectives hatte die Black Hand in New York bereits tausende Mitglieder, organisiert in Zellen von einem oder ein paar Dutzend Männern, die gemäß einer gemeinsamen Taktik kooperierten. Die Fälle häuften sich. Reihenweise Männer, niemals Frauen, tauchten in 300 Mulberry auf und drückten Petrosino Briefe in die Hand, in denen das Leben ihrer Familien bedroht wurde. An manchen Tagen kamen bis zu 35. Zu viele, als dass Petrosino sich selbst um alle hätte kümmern können. Die Anspannung wuchs den ganzen Sommer, genährt von krassen Schlagzeilen. In Brooklyn brannte die Black Hand einen Süßwarenstand nieder, mitsamt dessen Besitzer Ernest Kirchy. Auf der 151st Street explodierte eine Bombe. Umherfliegende Glasscherben und Holzsplitter verletzten 20 Menschen. In East Harlem wurden 5 Mädchen entführt, aber ihre Familien hatten zu große Angst, um die Verbrechen anzuzeigen. Unbestätigten Gerüchten zufolge wurde eines der Mädchen tot in einem Schornstein aufgefunden. Die Eltern meldeten sich nicht, sodass Petrosino die Wahrheit nie erfuhr. Doch noch etwas muss Petrosino zugesetzt haben. Die Berichte der geretteten Kinder. Ein 6-Jähriger namens Niccolo Tomoso befand sich, nachdem er auf der Straße nahe seines Elternhauses in East Houston gekidnappt worden war, 2 Monate in der Gewalt seiner Entführer. Nach Zahlung eines Lösegelds kam er schließlich nach Hause, blass und völlig durcheinander. Er erzählte Petrosino, ein Mann habe ihn mit einem Penny und einer Zuckerstange gelockt. Als er nicht mitgehen wollte, habe der Fremde ihn geschnappt und zu seinem Wagen getragen. Dann fuhr er mit dem Jungen zu einem Haus in Brooklyn, wo er festgehalten wurde. Der kleine Niccolo wurde noch verhältnismäßig gut behandelt. Seine Kidnapper gaben ihm Steak und Macaroni zu essen. Doch er durfte nicht einmal zum Schlafen seine Schuhe ausziehen, und wenn er schrie, drohte einer der Männer, ihm die Zunge abzuschneiden. Nachdem seine Familie das Lösegeld zusammengekratzt hatte, wurde Niccolo aus dem Bett geholt, zur Treppe vor einer Schule nahe seines Zuhauses getragen und dort ausgesetzt. Das Verstörendste war jedoch, dass Niccolo in seinem Gefängnis nicht allein gewesen war. Nach seiner Heimkehr berichtete er Petrosino, ein kleiner Junge namens Tony, nicht Tony Manino, und 2 kleine Mädchen seien im selben Zimmer wie er festgehalten worden und auch nach seiner Befreiung noch dort geblieben. Die Mädchen seien während der langen Tage meist still gewesen, Tony aber habe fast die ganze Zeit geweint und gesagt, er wolle nach Hause. Trotz all seiner Informanten wusste Petrosino weder von der Entführung eines anderen Tony noch von 2 vermissten Mädchen. Wann immer er nun durch die Straßen streifte, dachte er unweigerlich daran, was sich hinter den Backsteinwänden der Häuser, an denen er vorbeikam, wohl abspielen mochte. Darbten dort Kinder auf stickigen Dachböden, die Hände gefesselt, die Haut voller Striemen? Waren unter dem Müll ganz hinten im Keller ihre Leichen begraben? Für Petrosino musste Manhattan während dieser Entführungen ein unheimlicher Ort gewesen sein.